2. Satzteile und Sätze als Wörter lernen. Sprechen Sie laut nach. Trinkst du auch einen Tee? Trinkst du auch einen Tee? Wie geht's? Wie geht's? Danke, gut. Danke, gut. Warst du schon mal in Spanien? Warst du schon mal in Spanien? Liechtenstein? Wo liegt denn das? Liechtenstein? Wo liegt denn das? Warst du schon mal in Peru? Warst du schon mal in Peru? Nein, wo ist denn das? Nein, wo ist denn das? In der Schweiz. Das liegt in der Schweiz. Bonn? Wo liegt denn das? Bonn? Wo liegt denn das? Südlich von Köln. Das liegt südlich von Köln. Und Thüringen? Wo liegt das? Und Thüringen? Wo liegt das? Keine Ahnung. Keine Ahnung.